Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündiget hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Wie lang hab ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Frieden mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Sanft hat seine Hand mich berührt, er sprach, o mein Kind, du bist heil. Ich fasste den Saum seines Kleides, da ward seine Kraft mir zuteil. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Der Fürst meines Friedens ist nahe, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. O, horcht seiner Stimme, sie rufet, den Frieden verleihe ich dir. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein.